Traumreise. Stell dir vor, vor dir öffnet sich ein Tor. Du gehst hindurch ganz ohne Furcht. Und es zeigt sich dir ein Abbild der Wirklichkeit. Du bist ein Tier, ein Löwe vielleicht? Du tastest dich langsam durch diese neue Welt. Vertraust darauf, dass sie dich behält. Kommst auf eine Wiese mit vielen deiner Art. Viele laufen davon, eines nur verharrt. Es blickt dir in die Augen, tief, so tief. Dir kommt ein Schauern, die blanke Angst. Du hoffst, es ist ein Freund, doch du bangst. Der Löwe vor dir lächelt, fletscht die Zähne, sträubt die Mähne und brüllt. Du wendest dich um, deinem Gegner abfällst zu Boden und stehst wieder auf, rennst weiter zum Ende der Wiese. Stehst wieder vor einem Tor, es öffnet sich und du gehst hindurch. Dein Gegner ist weg, so wie deine Furcht. Du stehst in einer Halle, riesig groß und reich geschmückt. Vor dir ein Spiegel, vor ihm ein grauer Mann gebückt. Du blickst durch den Spiegel in sein Gesicht und denkst, du schaust in deines. Und du fragst ihn, wann? Er antwortet dir, bald schon, dann bist du hier. Dies ist das Schloss deines einsamen Geistes und dies ist deines Herzens Siegel. Mach es besser, als ich es tat, sprach er und zerfiel zu Staub. Der Spiegel öffnet sich, ebenso ein Tor, und erneut gehst du hindurch, obgleich du weder weißt, was du dort suchst, noch ob du es dort finden wirst. Was dich zieht, ist Wissensdurst. Wo du nun bist, das weißt du nicht, es wirkt so vertraut und doch neu. Plötzlich bist du scheu in deinem eigenen Haus. Du willst raus. Doch die Tür öffnet sich nicht, du willst raus, doch dein Herz ist verschlossen, du schaust auf die Uhr, deine Liebe kommt zur Tür herein, du willst raus, doch die Tür ist verschlossen, du hoffst, es ist alles nur Schein, ein Schein deiner Traumwelt, doch das Gefühl ist zu real und als wäre die Zeit egal, schaust du wieder auf deine Uhr, Stunden sind vergangen und du hast nichts bemerkt. Wer die Zeit so hinwirft, ist es nicht wert, von mir geliebt zu werden, spricht deine Liebe und tritt aus der Tür. Du schließt deine Augen und ein erstes Gefühl trifft dich, Trauer, Verlust, Angst noch mehr zu verlieren. Dir fehlt die Herzenswärme. Du schreist auf mit geschlossenen Augen, schläfst ein, wachst auf, bemerkst die fremde Umgebung. Mit einem Schwung kauerst du in einer der dunklen Ecken, hoffst, dass es erneut nur ein Traum ist, hoffst, dass du nicht wieder das Opfer bist, willst dich noch einmal wecken, doch du bist schon wach, so wach. Im Schein einer Kerze siehst du eine Tür und denkst dir, wofür? Wofür ist die bloß hier? Kämpfst dich hoch und gehst hindurch. Hoffst, dass du es nicht bereuen wirst. Die Hoffnung ist berechtigt, hättest du dich bloß gegen das Verlangen gewehrt und dein Revier, dein Besitz verteidigt wie ein Tier. Nun stehst du hinter dir, hinter deinem eigenen Ich. Du weinst, das heißt, der Mensch vor dir weint. Er ist gebückt vor etwas, das du nicht siehst. Du fragst ihn, wieso er weint, und er zeigt auf das Stück von Papier, welches vor euch liegt. Es ist ein Brief deiner, eurer Liebe, und es sagt alles, was niemand wissen wollte. Nun versuchst du, dich zu trösten, und gleichzeitig suchst du einen Ausgang. Du sagst, dass alles wieder gut wird, und gehst dann zur Tür hinaus. Ein dunkler Raum.